Wien 2, Ruhrpgasse 38. Meine Urgroßeltern, die Eltern meiner Großmutter Rachel, waren orthodoxe Chassidim. Meine Großmutter durfte nicht den Mann heiraten, in den sie sich verliebt hatte, weil er nicht orthodox war. Sie hatte keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen, lernte aber selbst schreiben und lesen und war sehr wissbegierig, las viel und wollte unbedingt ihren Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen. Meine Großeltern lebten bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs in Waschkauz, damals Österreich, jetzt Rumänien. Zu Beginn des Krieges flüchteten sie zu Fuß vor der russischen Armee und erreichten irgendwann Ried im Innkreis, wo sie eine Zeit in einem Flüchtlingslager lebten. Meine Großmutter hatte dort die Aufgabe, Hilfsgüter zu verteilen, und mein Großvater wurde in die österreichische Armee einberufen. Gegen Ende des Krieges übersiedelten sie nach Wien. Irgendwann kehrten sie dann für einige Jahre in die Bukowina zurück, wo mein Großvater ein kleines Geschäft eröffnete. Das Geschäft ging anfangs gut, mit der Zeit immer schlechter. Und als er dann an Typhus erkrankte, er wäre fast daran gestorben, verkaufte er das Geschäft und ging mit der Familie wieder nach Wien, wo er bei einem Bruder meiner Großmutter, der in Wien ein Geschäft hatte, Arbeit fand. Meine Großeltern lebten in sehr ärmlichen Verhältnissen. Als die Nazis immer stärker wurden, wollte meine Großmutter, dass ihre Kinder nach Palästina gehen. Meine Tante Bronja war bei der Gordonia, einer Jugendbewegung, und ging mit der Jugendalia nach Israel in einen Meshek Poalot, eine Jugendtrainingsfarm. Meine Mutter schaffte es, 3 Tage bevor Hitler in Österreich einmarschierte, durch eine Scheinehe mit ihrem Cousin eine Einreisegenehmigung nach Palästina zu bekommen. Meine Großeltern bekamen keine, da die Engländer damals nur Leuten bis und ab einem gewissen Alter Einreisebewilligungen gaben, und sie waren, glaube ich, ein paar Jahre zu jung. Mein Onkel Eli war noch in Wien zur Zeit der Kristallnacht, und ich weiß von ihm, dass mein Großvater gezwungen wurde, mit seinem Bart die Straße zu kehren. Eli ging später mit einer Jugendgruppe nach England und von dort mit einer Jugendalia nach Palästina. Meine Tante Betty schaffte es irgendwie ein halbes Jahr später auch nach Palästina. Meine Mutter und ihre Geschwister versuchten alles, um ihre Eltern nach Palästina zu holen, leider ohne Erfolg. Ruth Dick.